Von meiner Seite ist es einfach mangelnde Vorbereitung. Ich habe es nicht geschafft, diese Sache so aufzubereiten, dass die kurz überschaubar und so in Halbstundenreferat ist dargestellt werden kann. Deswegen hast du vollkommen recht, das ist eine überfahrende Form selbstverständlich und ist auch nicht so, ich finde es auch nicht besonders glückt so. Aber wir gingen auch davon aus, erstens, also nur zur Entschuldigung, ja, könnte ich nur anführen, wir wollen so gegen 10, das wäre jetzt noch gerade so gut, also jetzt der Anspruch kommt gerade noch rechtzeitig für die Abrundung, 9:45 nach meiner Uhr, wenn die jetzt nicht gerade steht. Und dann hatten wir noch eine dritte Veranstaltung abgesprochen, ja. Und dann wäre eine solche Diskussion, dann sollte sich eigentlich danach erst so richtig entfalten dürfen, weil wir dann erst den Überblick hätten, auch über das Handgemenge, in dem er seine Wissenschaft kritisiert. Hier ging es ja mehr so um das eigene Verständnis, was versteht er unter seiner Rolle und unter den Vorgaben, das irgendwie zu deutlich zu machen, also ein paar skizzenhaften Strichen. Und insofern, aber du hast vollkommen recht, so ist das eine sehr geglückte Form.